darin nicht zum Falschen stehen. Ihr fallt euch die Vier, wie kann das nur sein? Zu dieser Scheiße fällt uns nichts mehr ein. Nein, nein, nein, nein, nein. Zu dieser Scheiße fällt uns nichts mehr ein.